Mensch. Човек. Humanidad. Человек. Млад. Инсан. Мров. Homo gay. Людина. Человек. Человек. Инсан. Хенте. Вом. Адамлар. Млад. Ашемент. Човек. Антропос. Мров. Człowiek. Jan. Humanidad. Adam. Gente. Mensch. L'homme. Człowiek. Boro. Ludyna. Nieri. Człowiek. Człowiek. Insan. Kulbuchajka. Adam. Aschiment. Arabi. Adam. Sabi. Insan. Manus, uomo. Человек. Млад. Бенд. Сави. Ашемент. Адам. Инсан. Человек. Инсан. Человек. Оро. Но. Человек. Менш. Инсан. Человек. Антропос. Vielleicht war auch ein Begriff in ihrer Sprache dabei. Das, was wir jetzt gerade hören, ist Insan Radio Huchting. Insan steht für Mensch und im Trailer sind ganz viele Sprachen der Welt zu hören gewesen, die alle nichts anderes sagen als Mensch. Und das ist hier das Insan Radio aus der Medienwerkstatt im Kulturladen im Bürger- und Sozialzentrum in Huchting. Ja, wir sind mit unserer allerersten Sendung heute dabei. Wir begleiten euch, sie, jetzt noch eine Stunde lang. Und es geht bei unserem Radioprogramm wirklich darum, Menschen der unterschiedlichsten Herkunftskulturen hier eine Stunde lang vorzustellen. Wir haben im Kulturladen Huchting eine Projektreihe begonnen, wo es um die Menschen anderer Herkunftskulturen im Stadtteil geht. Und jetzt machen wir die Radiosendung sozusagen dazu. Die Radiosendung zur Projektreihe. Die wird jetzt alle 4 Wochen zu hören sein. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Das ist Shakila Rahim aus Afghanistan. Herzlich willkommen, Shakila. Ja, hallo, Claudius. Danke. Und die war bei all den Projekten dabei. Das erste Projekt war im Jahr 2005. Da ging es um Koffer. Koffer von Migrantinnen und Migranten gestaltet, die was mit ihrer Herkunftskultur eben zu tun hatten. Das nächste Projekt war dann schon ein ganzes Stück größer. Räumlich, da ging es eben um Räume, die gestaltet waren von Menschen mit ausländischer Herkunft. Und dann ging es um das Ankommen in Huchting einst und jetzt. Und Shakila Rahim, unser heutiger Studiogast, war bei allen Projekten dabei in dieser Projektreihe und ist deswegen prädestiniert dafür, den Einstieg mit uns gemeinsam zu machen. Shakila, du kommst aus Afghanistan. Ja. Bist du eigentlich in Kabul geboren? Ich bin in Kabul geboren, ja. Und wann bist du nach Huchting gekommen? Wann war das? Ich bin im Oktober 1992 nach Huchting gekommen. Oh ja. Da werden wir jetzt im weiteren Verlauf nochmal ein bisschen was mitkriegen, hoffentlich, wie dir das gegangen ist beim Ankommen, wie dieser Prozess des Ankommens vonstatten gegangen ist, wie du deine Heimat verlassen musstest, wie das war mit der Flucht und aber eben auch, wie dein Herkommen, also deine Herkunftskultur sich gestaltet hat in der Zeit, als du noch in Kabul gewohnt hast. Ich denke, du hast ein bisschen Musik mitgebracht, natürlich Musik aus Afghanistan, vermute ich mal, das erste Stück. Wir hören mal rein, am besten. Ja, schön. شب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستت امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستت تو حل مشکل منی تو آرزویم تو خواهش دل منی تو آرزویم تو آرزویم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستم بیا کنار من توی مرادم و من شکن خمار من بده شرابم بده شرابم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستم حل مشکل منی تو آرزویم تو خواهش دل منی تو آرزویم تو آرزویم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستم امشب که مستم با تو هستم میپرستم چشمان مستم ای دلم به دستم نازنینم ناز کو با برین در باز کو پر بزن پرواز کو عشق من کبوتر نازنینم ناز کو Ja, das war Musik aus Afghanistan. Die hast du mitgebracht, Shakila. Ja. Eine ziemlich beschwingte Musik. Und jetzt, denke ich, könnten wir mal uns reinhören in das, was jetzt im April im Roland Center stattgefunden hat. Da hast du auf dem Podium gesessen mit unserem Bürgermeister, der ist ja auch Kultursenator, mit Jens Börnsen. Und der hat ein paar Worte gesagt zur Begrüßung, zur Einstimmung in dieser Ausstellung in Zahn, Mensch, Ankommen in Huchting einst und jetzt. Wir hören uns das mal an. Norbert hat da einen O-Ton mitgebracht, den hat er vorbereitet. Mal hören, wie der Herr Börnsen so klingt im Roland Center. Das Wort und das Mikrofon. Jens Börnsen, der Bürgermeister, und er ist gleichzeitig auch Kultursenator. Ein Applaus für Jens Börnsen. Ich bin, glaube ich, vor einem Jahr hier gewesen, als wir die Ausstellung, ich meine, das war 2007. Und ich war damals, im letzten Jahr, hoch beeindruckt von den Kofferinstallationen und Ähnliches, was ich hier gesehen habe, dass wir mitfühlen können, miterleben können, nachfühlen können, wie es Mitmenschen, Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit ihrem Schicksal von Flucht, Vertreibung, von Weggehen, von Ankommen, vom Heimischwerden geht. Und was ich eben hier auf dem Weg, auf der Bühne gesehen habe, ist das wieder etwas Großartiges, was hier entstanden ist. Ich möchte Ihnen allen ganz herzlich dafür danken, die Sie daran mitgewirkt, mitgearbeitet haben, was Sie uns präsentieren. Ich denke, das ist für die, die uns was zeigen, schön und wichtig, das zu können, aber auch für uns, die wir in Bremen immer zu Hause sind, aber auch für die, die später gekommen sind, wichtig zu sehen, was das bedeutet, anzukommen. Vor dem Ankommen steht ja immer das Weggehen. Und das ist meistens ja nicht freiwillig. Vor dem Ankommen steht meistens das Weggehen, sagt der Jens Börnsen zum Schluss noch, kann man vielleicht, konnte man gerade noch verstehen. Bei der Ausstellung ging es um das Ankommen früher, das Ankommen einst, vor 60 Jahren und das Ankommen jetzt. Also mit jetzt sind die letzten Jahre gemeint. Da hast du zusammen mit einer Frau, die vor 60 Jahren aus dem früheren Sudetenland angekommen ist, hier im Westen gearbeitet und ihr habt euch ausgetauscht über euer unterschiedliches Ankommen zu unterschiedlichen Zeiten. Wie hast du diese Zusammenarbeit oder dieses Projekt erlebt? Beschreib mal. Ja, wir haben uns mit Frau Scholz einfach ausgetauscht und bis dahin war ich der Meinung, dass wirklich ich bin die eine Einzige, dass von sowas einfach betroffen ist. Als sie mir über ihre Lebensgeschichte, über ihren Schicksal einfach was erzählt hat, da bin ich anderer Meinung, dass es doch Menschen auf der Welt sind, die auch viel schlimmer erlebt haben oder die gleiche Situation mindestens also auch erlebt haben. Ich habe daraus sehr viel gelernt, wirklich. Ich kann mich noch erinnern, als ihr euch darüber ausgetauscht habt, wie das war, als Frau Scholz als 14-jähriges Mädchen die Türklinke von ihrer Haustür das letzte Mal in der Hand hatte und wie es dir gegangen ist, als du die Türklinke von der Haustür deines Hauses in Kabul das letzte Mal in der Hand hattest, da habe ich den Schlüssel in der Hand gehabt. Ich musste die Tür abschließen, mit ganzem Drum und Dran drinne und mich von dem Haus und ganzen Abend gut einfach verabschieden. Und was ich ganz, ganz schlimm fand, dass ich auf dem Weg zum Flughafen den Schlüssel irgendwie wegschmeißen müsste. Und dabei, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass das Bewusstsein für die Umgebung absolut weg war. Ich habe aus dem Fenster den Schlüssel weggeschmissen und zum Flughafen gefahren. Mir ging es so, das habe ich auch Frau Scholz erzählt. Und es war ganz klar, du wirst wohl dieses Haus nicht mehr wieder betreten können. Du wirst da nicht mehr wieder hin zurückkehren können. Und das damals junge Mädchen aus dem früheren Sudetenland hat wohl ähnliche Gedanken gehabt. Die hat auch gedacht, hier werden wir wohl nicht mehr wieder zurückkehren können. Ja, wir hören nochmal Musik, die du mitgebracht hast vom Band. Mal hören, was es ist. Vermutlich was Afghanisches. Gut. نازی به نام در عزیزم من تو در خانم پشت در بمانم عزیزم نبی من Mein Gedicht über Heimat. In Khana qashang ast, vali Khana e man nist. Man Khana badosham. Dieses Haus ist eigentlich sehr schön, aber ist nicht mein Haus. Diese Erde ist auch heilig und schön, aber ist nicht die Erde meiner Heimat. Und ich habe das Gefühl, dass ich heimatlos bin. Jede Tür, an die ich klingle, wird gleich die Frage gestellt, woher ich komme. Ich weiß nicht, mit wem ich mich zusammensetzen soll. Wenn mein Herz jetzt ein Glas Wein wäre und mit dem Wein von Traurigkeit gefüllt wäre, ich weiß einfach nicht, mit wem dass ich anstoßen würde, weil ich in der Heimat sehr viel durchgemacht habe und eine sehr traurige Zeit erlebt habe, seit ich die Heimat verlassen habe. Ich hoffe sehr, dass die Heimat von dieser Tragödie schnellstmöglich herauskommt und diese Dunkelheit zu Helligkeit wird, dass diese Trauer irgendwann ein Ende findet und man eine Hoffnung bekommt, wieder nach Heimat zurückzukehren. Das war jetzt Originalton von einer CD, die in deinem afghanischen Koffer gelegen hat. Natürlich mit einem dazugehörigen CD-Player und mit einem Kopfhörer. Und man konnte da dieses Heimatgedicht von dir hören. Auf Dari und dann auf Deutsch. Was war noch auf der CD drauf? Erinnerst du dich noch? Ich meine, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, war 2005, aber was waren da noch für Elemente drauf zu hören? Da war die Elemente drauf, Claudius, an eine Sache kann ich mich sehr gut erinnern, wo du so halt gefragt hast, meine Tochter war da dabei und du hast sie gefragt, ob sie irgendein afghanisches Lied auch singen kann. Und da hat sie ein afghanisches Lied gesungen und ich habe das Lied auch dann übersetzt. Also ich fand das ganz süß, wo ich den Hörer auch selbst von dem Ohrer das Ganze gehört habe, hat mir unheimlich gut gefallen. Da haben wir auch uns über andere Dinge diskutiert, woran ich mich nicht genau erinnern kann. Aber diese Sache, das von Sohal war, kann ich mich sehr gut daran erinnern noch. Ja, neben dem CD-Player und den Kopfhörern waren in dem Koffer noch, das erinnere ich noch genau, ganz viele kleine Tütchen, die wir gemacht hatten, mit Gewürzen und so Spezereien, die jetzt für Afghanistan typisch sind, Sachen, die zum Tee gereicht werden und so. Und du hattest dann in Dari das aufgeschrieben und in der deutschen Übersetzung haben wir versucht, die Benennung zu finden, die dem entspricht. Und es gab noch Kleidungsstücke in dem Koffer, es gab ein Foto von dir, schwarz-weiß. Es gab Zeitungen. Erzähl noch mal was von den Zeitungen. Was sind das für Zeitungen gewesen? Weil die waren in afghanischer Sprache. Die lagen in dem Koffer drin. Was hat's mit den Zeitungen auf sich? Oh, schön, dass du mich daran erinnerst. Jetzt also nicht nur über die Zeitung. Ich möchte auch gerne ganz kurz über die anderen Sachen erst kurz auch was erzählen. Die Zeitung ist eine Zeitung in afghanischer Sprache. Die werden von uns gedruckt, weil das Geld, das dadurch in Verein hineinfließt, werden die Waisenkinder in Afghanistan geholfen. Mhm. Und dass die Afghanen, die die deutsche Sprache nicht so gut können, können sich auch sehr gut über die politischen Ereignisse in Afghanistan auch informieren. Mhm. Und daher hat diese Zeitung einen besonderen Wert für mich persönlich, weil ich mich darum selbst kümmere und auch für die anderen auch allerdings, weil dadurch die Kinder geholfen werden. Und du hast eben gerade von den Gewürzen gesprochen, Claudius. Als ich nach Deutschland kam oder nach Bremen kam, die Gewürzen habe ich ganze Menge gekauft. Keiner hat diese Dofts gehabt wie in Afghanistan, ja? Da habe ich mich aus London, weil da die viele Inder sind, Gewürzen bestellt. Und nach Afghanistan kamen auch die Gewürze aus Indien. Und einige afghanische Gewürze auch verkaufen die Inder, da habe ich wieder das Gefühl gehabt, dass ich die Gewürze fürs Kochen habe, die ich wirklich haben möchte. Und deswegen habe ich auch die kleinen Tüten da eingepackt und einen Koffer befestigt. Ja, wir haben oft das Glück gehabt, dass du für uns gekocht hast hier im Kulturladen, afghanische Gerichte, und ich kann mich noch gut an die Geschmäcker erinnern. Schön, das freut mich auch. Es gab außerdem noch Kleidung, die da drapiert war in dem Koffer. Männerkleidung, Jungskleidung. Was war das? Ja, das war unsere afghanische Nationaltracht. Und das hat auch eine besondere Bedeutung für mich, weil als wir in Afghanistan die Nationalfeste gefeiert haben, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen waren alle mit diesem Nationaltracht bekleidet. Aha. Und das ist auch eine besondere Erinnerung für mich natürlich. Ich denke, die hauptsächliche Fragestellung, als wir diese Kofferinstallation gemacht haben, war ja immer im Hintergrund, was lebt heute noch aus deiner Herkunftskultur hier in Huchting? Also womit bereicherst du sozusagen die Huchtinger Kultur und was lebt in deinem Alltag? Und ich habe, wie gesagt, mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Kulturland die Erfahrung gemacht, dass ganz sicher das Kochen, das afghanische Kochen und das Essen eine ganz wichtige Rolle spielt. Was gibt's noch, was aus deiner Herkunftskultur hier leben kann noch in Huchting für dich, in deiner Familie? Ja, aus meiner Herkunftskultur in Huchting lebt die afghanische Musik für mich. Oh ja. Weil die afghanische Musik erinnert mich an Afghanistan, an unsere Kultur in Afghanistan. Weil meistens, wenn in Afghanistan irgendwie man eingeladen war oder ein Fest gefeiert worden war, wurde unheimlich viel mit diesem Harmonium, National Musikgerät dort gespielt und sehr viel wurde getanzt und so weiter. Und wenn ich hier morgens mich im Auto setze, deine Kassette anmache oder auch zu Hause, wenn ich die Musik höre, diese Musik bauft mich für den Rest des Tages einfach auf. Ja, dann hören wir noch mal ein bisschen. Ja, vielleicht gerne. Haben wir auch aufgebaut. Warum für den nicht? Rest gerne. Des Tages. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. نی غلطم که خود فراق تو مرا ای عزیز دل Das war jetzt Farsi. Also wir können absolut problemlos Farsi lesen und reden. Das ist die Sprache, die in Persien gesprochen wird, ne? Genau, im Iran. Genau, im Iran. Aber da haben wir überhaupt kein Problem mit. Ja. Ja. Lass uns noch mal kurz reinhören in eins der Elemente, die in deinem Raum zu hören waren. Du hast ja in der vorletzten Ausstellung einen afghanischen Raum zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kulturladen gestaltet. Und da war auch wieder ein CD-Player drin, auch wieder Kopfhörer. Und man konnte auch was von dir hören. Norbert hat da was vorbereitet. Da hören wir noch mal ganz kurz rein. Von der Ausstellung Räume, Insan. Die Außenseite meines Raumes habe ich mit meinen selbst geschriebenen Gedichten beschrieben. Und diese Gedichte bedeuten mir unheimlich viel. Weil in der letzten Zeit, wo ich in der Heimat war, da herrschte der Krieg. Und manchmal diese Atmosphäre, wie die Menschen darunter gelitten hatten, hat mich sehr gequält. Um mich zu erleichtern, habe ich versucht, diese Gefühle einfach, die mich quälen, auf die Papier zu bringen. Da habe ich Gedichte geschrieben. Das war eine ganz eindrucksvolle Sache. Da waren drei der Außenseiten deines afghanischen Raums mit Gedichtelementen versehen. Die was über dein Herkommen, über deine Heimat und über die Situation, wie du dich gefühlt hast, als du hier angekommen bist, aussagen. Und ich kann mich gut daran erinnern, da waren eine ganze Menge Huchtingerinnen und Huchtinger, die davor stehen geblieben sind und mit dir auch ins Gespräch gekommen sind, weil dir das berührt hat, was da drauf stand. Kannst du nochmal sagen, inhaltlich so in etwa, was da das Thema war, dieser drei Gedichte? Ja, also damals habe ich mich unheimlich schlecht gefühlt, ich muss ehrlich sagen. Gerade man verlässt seine Heimat, man begeht sich auf dem Weg der Armut, so hatte ich das Gefühl. Und als ich hier ankam, ging es mir unheimlich schlecht. Ich habe da einige Gedichte geschrieben, genauer gesagt, ich habe meine Gefühle einfach bildhaft gemacht. Und die sind die Gedichte, die ich auch natürlich für diese bestimmte Zeit geschrieben habe, ist gerne auch an die Wand beschrieben. Und einige Leute sind da gestanden und haben mir tausende von Fragen gestellt. Warum hast du da zum Beispiel geschrieben, ich bin ohne Identität in einem fremden Land, meine Schuld ist Heimatlosigkeit, obwohl ich jahrelang ein Mensch mit Würde war. Ich habe denen erklärt, das nicht heißt, dass ich ja irgendwie beleidigt werde und so weiter, sondern ich habe das Gefühl gehabt. Und dieses Gefühl habe ich auch bildhaft gemacht. Mhm. Und was ich da sehr interessant fand, da stand ein Mann und fragte mich, sind Sie Muslimen? Ich habe gesagt, ja. Sie sehen gar nicht nach Muslimen aus. Wieso denn? Weil die Muslime nie sich so anziehen. Und da haben sie eine Moschee an die Wand bemalt. Ich habe gesagt, ja, also es kommt darauf an, wie man sich weiterhin entwickelt oder erzogen wird. Und danach sieht man sich vielleicht an, aber eine Muslimin bin ich auch. Und hier in diesem Raum vertrete ich nicht ich mich, sondern ein Land. Afghanistan ist ein islamisches Land und daher habe ich in der Innenseite des Raumes einfach mit Moschee bemalt. Ja. Das war eigentlich, was ich erklären wollte. Aha. Ich erinnere mich noch gut, das ist so eine Moschee, die, du hast es erzählt, so über und über bedeckt war mit blauem Mosaik. War das die Moschee von Mazar-e-Sharif? Mazar-e-Sharif, genau, ist eine Stadt im Norden Afghanistans, ja. Das ist uns vielleicht noch in Erinnerung aus den Nachrichten, irgendwie als die deutschen Truppen da waren, die waren, glaube ich, auch in Mazar-e-Sharif. Und das, was da mir noch ganz deutlich in Erinnerung ist, die Schriftzeichen, die Dari-Schriftzeichen, die hat ein ganz würdevoller alter Herr auf diese Wand gemalt. Das ist dein Vater. Du hast erzählt, der war Lehrer des afghanischen, der Kinder des afghanischen Königs damals und stellvertretender Innenminister, glaube ich, ja, zu der Zeit, wo die Russen einmarschiert sind in Afghanistan. Also du hast mit der afghanischen Königsfamilie irgendwie ein bisschen Kontakt gehabt anscheinend. Ja, durch meinen Vater habe ich mit der Familie Kontakt gehabt. Es war so, dass der afghanische Ex-König einen Garten hatte und am Wochenende meistens könnte man sich dort erholen und so weiter. Also ich war natürlich mit 16, 17 Jahren und so, kann mich sehr gut daran erinnern, sehr viel Spaß daran hatte. Aber als kleines Kind hat mal mir mein Vater hat eine Geschichte erzählt, dass der afghanische König hat mich auf den Arm genommen und hat sich meine Augen angeguckt und sagte, dass ich so irgendeine besondere Augen habe und aus mir wird was in Zukunft. Oh ich ja. War, ja. Da hat er recht gehabt. Da hat er wirklich recht Kann gehabt. Kann sein, weiß ich nicht. Das aber das ist das, was mein Vater mir jetzt erzählt hat. Es sind drei Generationen, die jetzt hier in Bremen leben. Deine Eltern, beide und du und deine Kinder, zumindest mal deine beiden jüngeren Kinder, die leben hier in Bremen. Und die stehen bestimmt ganz deutlich auch für das wirklich angekommen sein hier in Bremen. Also wenn ich deine Tochter Sohal und Emal so erlebe hier, also wie die mit gleichaltrigen Kindern sind, da habe ich wirklich das Gefühl, also die sind wirklich angekommen hier in Bremen, in Huchting. Und bei deinem Vater hatte ich das Gefühl, da ist ganz viel von ihm noch in Afghanistan geblieben. Der würde vielleicht von sich selber auch nicht unbedingt sagen, dass er angekommen ist. Ne? Also darüber möchte ich ganz kurz ein kleines Spruch dafür sagen. Wir sagen in Afghanistan, den alten Baum verpflanzt man nicht. Oh ja. Und das stimmt hundertprozentig. Ja. Also ich treffe ihn fast jeden Tag und ich sehe, dass er unheimlich von seinem Leben enttäuscht ist. Ja. Gut, also seine Wurzeln sind wirklich in Afghanistan geblieben. Mhm. Er sagt manchmal selbst, dass sein Teig wurde in Afghanistan gemacht und wurde gebacken in Afghanistan, halb gebacken und der Rest erlebt er hier und irgendwie hat er so ein komisches Gefühl. Ja, ich denke, wir hören noch mal ein bisschen Musik, die du mitgebracht hast. Afghanische Musik ist es, glaube ich. Diesmal die vorherige Einspielung, die war ja persisch. Oh ja, aber schön, jetzt noch mal afghanisch. Ja, gerne. بشینیم جوره قیم خدا شوه بشینیم جوره قیم خدا شوه شب آینه مصاب قیم خدا شوه شب آینه مصاب پایوازی شوه بدل نمانه غوره دندان صدف داری مثال موره قیم خدا شوه بشینیم جوره قیم خدا شوه بشینیم جوره قیم خدا شوه شب آینه مصاب قیم خدا شوه شب آینه مصاب پایوازی شوه بدل نمانه غوره We'll be right back. نگاه کن، گرفتار شدم ترس از خدا کن، گرفتار شدم ترس از خدا کن، گرفتار شدم چند روز میشه برنگ زرد من یک بار نگاه. Hören wir es auf Dari in der Muttersprache von Frau Rahim. Und dann hören wir die deutsche Übersetzung. Rasidan, Panoendagi, Mohite Begona, Sabone Begona, Ashtrizi, Darde Vatan, Darhamo Balham, Besarnavesti, Bechonagi, Tarse Shekas, Tatabok. Ankommen, Immigration, fremde Umgebung, fremde Sprache, Tränen, Heimweh, Durcheinander, Ungewissenheit, Obdachlosigkeit, Existenzängste, Integration. Shakila Rahim mit ihrem Gedicht zum Thema Ankommen. Ja, die Leute, die da da klatschen, das sind die Besucher, die da einfach im Roland Center gerade mal eine Pause machen vom Einkaufen und die dein Gedicht über das Thema Ankommen gehört haben. Das ist ein Elfchen, das besteht aus 11 Worten. Wir haben alle Leute, die an dem Projekt beteiligt waren, gebeten, so ein Elfchen zum Thema Ankommen zu schreiben. Die haben das dann in ihrer Sprache auf einen Koffer geschrieben, der vorher ein bisschen schön gestaltet war, und auf der Rückseite die deutsche Übersetzung geschrieben. Und die Menschen, die mit dir auf dem Podium gesessen haben, das war eben bei der Eröffnung Jens Börnsen, der Bürgermeister, und Marie-Louise Beck, die frühere Ausländerbeauftragte der Bundesregierung. Die ist jetzt immer noch im Bundestag für die Grünen, Bündnis 90, und ist im Auswärtigen Ausschuss. Und die haben alle auch so ein Elfchen verfasst zum Thema Ankommen. Und sind alle so mit dem Thema eigentlich so ein bisschen schwanger gegangen vorher, mit dem Thema Ankommen. Wenn wir im Moment auf dein Ankommen gucken, auf dein Ankommen hier in Huchting, wie würdest du das charakterisieren, dein Ankommen? So wie es aus diesem Hälfchen hervorgeht, es war kein definitives Einkommen, sondern ein ziemlich frisches Einkommen. Das mit viel Tränen, mit viel Traurigkeit, mit unheimlich komischen Gefühlen und Existenzängsten und so weiter auch verbunden ist. Verbunden war damals. Und ich habe mich unheimlich verrückt gefühlt hier. Ich habe wirklich sehr viel geweint und man denkt, dass das Weinen manchmal hilft. Es hilft auch vielleicht manchmal. Aber ich in der Zeit habe ich auch manche Gedichte geschrieben. An ein Gedicht kann ich mich sehr gut erinnern. Und das war, ich sage ich einmal auf Afghanisch und dann auf Deutsch. Ich überlege mir, welches das war. Ja, Hale Mara Hub Donat Murgibi Kashanei, Dar Kafas Dorat Mohaya, Garchi Abu Donai. Wer mich bestens versteht, ist ein revierloser Vogel, gefangen mit Unmengen Wasser und Futter im goldenen Käfig. Hasrata Biganagan Ra Yari Chod Pindashtam, Lek In Yaran Mi Pindaran Mara Biganei. Ich habe die Fremde zu Freunden gemacht. Und gerade heute diese Freunde machen mich zu Fremden. Man haqiri mulki gairam jurme man bi maihanist. Garchi budam sal ha man adami farzanae. Ich bin ohne Identität und heimatlos in einem fremden Land. Meine Schuld ist Heimatlosigkeit. Obwohl ich jahrelang ein Mensch mit Würde war. Das ich glaube, mit diesem Gedicht könnt ihr auch für diese beschreiben, was ich mir damals ging. Ja? Ja, das kann ich mir auch wirklich jetzt sehr gut vorstellen. Also wie du das auch Frau Scholz, der Frau, die vor 60 Jahren eben Gefühle hatte, die gar nicht so unterschiedlich waren wie deine Gefühle. Die hat natürlich eine völlig andere Heimat unter völlig anderen Umständen verlassen müssen vor 60 Jahren. Aber diese Ähnlichkeiten oder diese Entsprechungen der Schicksale, um die ging's bei dem Thema Ankommen einst und jetzt, was die Ausstellung da im Roland Center im April so maßgeblich ausgemacht hat. Da gab es wieder Wände, die Durchbrüche hatten, wo Einschübe drin waren, die man rausziehen konnte, wo du Dinge aufgeschrieben hattest, wie es dir ergeht, was deine Gründe waren, die Heimat zu verlassen. Frau Scholz hatte Dinge aufgeschrieben und so gab es noch 10 andere, beziehungsweise 8 andere Menschen, alles Frauen, die sich darüber ausgetauscht hatten. Menschen, die aus dem früheren Schlesien, früheres Ostpreußen, aus dem früheren Pommern geflüchtet waren hier nach Huchting und Menschen eben aus dem Punjab, Indien, aus Afghanistan, du, aus Albanien und aus der früheren Sowjetunion, die sich in Beziehung gesetzt haben zueinander und ihre Erlebnisse, Empfindungen miteinander verglichen haben und sich darüber ausgetauscht haben. Das war das Thema. Genau, das war es. Das, was wir jetzt gleich nochmal hören werden, nennt sich musikalisches Fragment Flucht. Da geht es in der Kernaussage darum, dass da eine der Romanfiguren sagt, ich glaube, niemand versteht wirklich, was es bedeutet, zu fliehen. Soweit ich mich erinnern kann, ist das ein afrikanisches Mädchen, eine junge Frau, die Teabag genannt wird, also Teebeutel. Ja. Henning Mankell, der vielleicht vielen bekannt ist als der Schriftsteller, der diese Wallander-Krimis geschrieben hat, der hat unterschiedliche Menschen interviewt und hat daraus einen Roman gemacht, den er eben auch Teabag genannt hat. Und wo es um die Empfindungen geht, die bei der Flucht den Menschen bestimmen. Und das ist auch ein Thema gewesen von unserer Ausstellung da, Ankommen einst und jetzt, weil dieses Ankommen setzt ja, wie der Herr Börnsen ganz am Anfang gesagt hatte, immer auch ein Herkommen voraus, ein Weggehen. Und dieses musikalische Fragment Flucht, das ist jetzt ein ziemlich langes Produkt, was Norbert Elrich kreiert hat. Der hat die Texte von Vera Zimmermann gesprochen, mit einer eigenen Musik gemischt und unterlegt und daraus eben dieses sechsminütige Fragment Flucht erstellt. Da geht es auch noch um Texte, die eine Frau geschrieben hat, die im 18. Jahrhundert gelebt hat, die Caroline von Günderode, die hat sich eben auch mit diesen Gedanken, so wie man das eben in der Frühromantik gemacht hat, auseinandergesetzt. Und ich denke, versuch zu beschreiben, auch wenn es nicht beschreibbar ist, aber was kann man bremischen Hörerinnen und Hörern sagen, was Flucht jetzt für dich bedeutet hat? Was war für dich die Flucht? Ja, also wenn ich über Flucht rede oder überhaupt an Flucht denke, automatisch in meinem Kopf bildet sich ein Bild von einem Baum. Ein Baum, der in Afghanistan gepflanzt worden war und einige Zeit gewachsen war und dann irgendwann wurde verpflanzt nach Deutschland, das heißt, das bin ich selbst, verpflanzt worden war und einige von Wurzeln sind in der Heimat geblieben, mit einigen Wurzeln bin ich nach Deutschland gekommen. Und von diesen Restwurzeln, die in Kabul geblieben war, ist wieder ein Baum gewachsen. Das heißt, ich bin ungefähr 50% dort, 50% hier, war ich am Anfang so. Mhm. Jetzt habe ich ein anderes Gefühl, dass ich in Kabul ungefähr 10% existiere und 90% in Deutschland, zum Glück. Das heißt, dass ich mich so viel eingelebt habe. Aber ja, jetzt kommen wir zurück zum Thema Flucht. Was eben gerade diese Aussage möchte ich sehr gerne bestätigen, dass Flucht, wenn man über Flucht einem erzählt, was man da erlebt hat oder da man versucht, das zu beschreiben. Also der Sprichpartner wird das niemals nachvollziehen, wie es wirklich gewesen war. Das ist für mich persönlich keine leichte Situation gewesen. Und wenn jemand fragt oder fragt mich, erzähl mal über dein Leben, wie das war und so weiter. Und ich erzähle natürlich, so kommen wir ins Gespräch und ich erzähle ihm was. Aber dabei habe ich das Gefühl, dass ich alles umsonst erzähle. Weil er versteht doch sowieso nicht das, was ich wirklich damals erlebt habe. Mhm. Und aber weil ich selbst von der Geschichte betroffen bin, wenn jemand mir über den Flucht was erzählt, ich höre sehr gerne zu. Ich glaube, ich kann den Mensch besser verstehen, weil ich selbst auch davon betroffen bin, als diejenigen, die noch nicht sozusagen die Schattenseite oder die schlechte Seite des Lebens einfach erlebt haben. Oh ja. Ja, ich denke, das ist auch ganz genau das gewesen, was so faszinierend war bei der letzten Ausstellung, dass da alte Frauen, die älteste ist wirklich 91 jetzt im April geworden, Frau Neumann, die diese Fluchterfahrungen als junge Frauen erlebt haben und sich noch sehr genau daran erinnern können, wie das gewesen ist. Und dass die sich mit Menschen, die jetzt ganz junge Fluchterfahrungen hatten, austauschen konnten. Und dass da ein Verständnis möglich war, was uns, also mir, ganz sicher nicht möglich ist, weil ich habe nie irgend solche Erfahrungen sammeln müssen. Ich kenne sie immer nur aus Erzählungen von meinen Großeltern, von meiner Mutter und jetzt eben von dir und von den anderen, die davon berichtet haben. Ja, und jetzt hören wir das musikalische Fragment Flucht, wo auf eine literarische Art und Weise damit umgegangen wird. Weites Meer vor mir, das von keinem Ufer umgeben war. Weder im Ost noch Süd, noch West noch Nord. Warum brechen Menschen auf? Warum zieht man seine Wurzeln aus der Erde? Man kann verjagt, vertrieben, auf der Flucht bedroht werden. Es kann Krieg und Hunger und Angst herrschen, immer die Angst. Aber man kann die Flucht auch wählen, weil sie klug ist. Und kein Windstoß bewegt die Wellen, aber die unermessliche See bewegt sich noch in ihren Tiefen. Wie von innerem Aufruhr bewegt. Sie gelangten dorthin auf einer Fähre, die zitterte wie ein gefangenes Tier. Ihre Papiere hatten sie zerrissen und in die Toilette gespült. Denn das hatten die ungeschriebenen Flüchtlingsgesetze sie gelehrt, dass ein Mensch ohne Papiere schwerer abzuweisen, wegzustoßen ist als Menschen, die noch einen Namen haben. So weit ist es gekommen, dass jene, die es nicht gibt, wahrer sind als jene, die sich weigern, ihre Identität aufzugeben. Sie befand sich eingesperrt in einem Flüchtlingslager, nachdem sie das Glück gehabt hatte, zu überleben. Alle anderen waren ertrunken, alle an Bord des morschen Schiffs, das sie von Afrika herübergebracht hatte. Sie erinnerte sich noch an die großen Erwartungen, die den dunklen Laderaum erfüllt hatten. Die Freiheit hat einen Duft, der umso stärker wurde, wenn die Freiheit nur ein paar Seemeilen entfernt lag. Freiheit, Sicherheit, ein Leben, in dem nicht Furcht und Hunger und Hoffnungslosigkeit regierten. Vergangenheit ist mir dahin. Ich gehöre nur der Gegenwart, aber eine Sehnsucht, die ist in mir, die ihren Gegenstand nicht kennt, nicht kennt. Ich glaube, niemand versteht wirklich, was es bedeutet, zu fliehen. Ich glaube, niemand versteht wirklich, was es bedeutet, zu fliehen. Wenn man gezwungen ist, aufzubrechen, alles hinter sich zu lassen und um sein Leben zu laufen. In dieser Nacht, als ich das Dorf verließ, hatte ich das Gefühl, als schleppte ich all meine Gedanken und Erinnerungen hinter mir her, wie eine blutige Nabelschnur, die nicht reißen wollte, ehe ich weit, weit vom Dorf entfernt war. Ich glaube, niemand, der nicht selbst einmal zur Flucht gezwungen war und vor Menschen davongelaufen ist, die drohten, ihn zu töten, kann ermessen, was das bedeutet. Der äußerste Schrecken lässt sich niemals vermitteln, niemals erzählen. Man kann einem anderen Menschen nicht voll und ganz erklären, was es bedeutet, mitten ins Dunkel hineinzurennen, mit dem Tod und dem Schmerz und der Erinnerung auf den Fersen. Von meiner Flucht ist mir nicht so in Erinnerung geblieben wie diese unerhörte Angst. Bis ich dort ankam und von einer Welt aufgesogen wurde, von der ich nicht einmal gewusst hatte, dass es sie gab. Ich denk und fühl, Woge im Meer. Warum brechen Menschen auf? Warum zieht man seine Wurzeln aus der Erde? Man kann verjagt, vertrieben und auf der Flucht bedroht werden. Es kann Krieg und Hunger und Angst herrschen, immer die Angst. Aber man kann die Flucht auch wählen, weil sie klug ist. kann die Flucht auch wählen, weil sie klug ist. Du hast sie auf jeden Fall gewählt, weil sie bestimmt sehr klug war. Die Flucht in deinem Fall, weil sonst würdest du vielleicht auch nicht mehr leben. Es gibt noch jemanden anderen, der auch die Flucht gewählt hat, weil es das einzig Mögliche war. Das ist Meena Kumari aus dem Punjab. Die wird Gast sein in unserer nächsten Sendung. Aber das, was jetzt von dir zu hören gewesen ist, diese ganzen Gedichte, wir haben uns jetzt gerade darüber unterhalten, wir müssen unbedingt noch eine eigene Sendung mit dir machen, mit deinen Gedichten, dass wir auch nochmal in das Dari reinhören können, dass wir die deutschen Übersetzungen nochmal hören können. Und Vera hat sich auch da schon bereit erklärt, ein bisschen was zu feilen und vielleicht auch deutsche Übersetzungen mitzusprechen, so wie sie das schon mal gemacht hat. Das war übrigens jetzt gerade dieses musikalische Fragment Flucht, was wir gehört haben. Da war Norbert Ellrich eben auch zu hören, als er die Textpassagen von Caroline von Günderode gesungen hat. Der ist eben auch der Sendeverantwortliche von der heutigen Sendung. Vera Zimmermann vom Kulturladen Huchting war auch zu hören. Die hat die Texte von Henning Mankell reingesprochen aus dem Buch Teabag. Und die Geschichte, die bei der nächsten Sendung Thema sein wird, die ist eben die Geschichte von Meena Kumari. Die hat auch im Punjab in Indien was wirklich sehr Verblüffendes erleben müssen, was sie dann dazu gebracht hat, nach Deutschland zu kommen. Das hören wir in der nächsten Sendung. Aber wir hören mal rein, weil die Meena Kumari hat auch bei den Projekten teilgenommen und da hat Norbert auch was aufgenommen von ihr. Hören wir mal in den O-Ton von einer der letzten Ausstellungen rein. Ich bin Meena Kumari. Ich habe Gedicht über meine Ankommen. Ich lese vor in meiner Sprache Punjabi. Und danach ich übersetze im Deutsch. Auna, Baraf, Vatabaran, Avajai, Namilok, Madad, Videshi Pasha, Samanta, Namakar, Namakana, Bremen. Die Übersetzung, die deutsche, die werden wir jetzt noch nicht verraten, weil das wird Meena vermutlich selber machen in der nächsten Sendung. Insan Radio Huchting wird wieder zu hören sein am 26. Juni. Wieder um 11 Uhr. Wir wollen also alle 4 Wochen jetzt senden. Und alle 4 Wochen gibt es einen Gast, der oder die eben von ihren Erlebnissen, von ihrer Herkunftskultur erzählt. So wie das heute Shakila Rahim aus Kabul, aus Afghanistan gemacht hat. So werden wir noch viele spannende Gäste haben. Jetzt muss ich mich auch auf jeden Fall erstmal bedanken bei all den Menschen, die dazu beigetragen haben, dass das möglich ist. Also als erstes mal herzlichen Dank, Shakila Rahim, dass du gekommen bist ins Studio, in unsere allererste Live-Sendung hier beim Radio Weser TV. Da müssen wir uns auf jeden Fall bei Stefan Henke bedanken, der das alles eingefädelt hat und möglich gemacht hat, dass dann hier diese mobile Radioeinheit auch in der Medienwerkstatt im Kulturladen Huchting stehen kann, in der Amersfoorter Straße. Jetzt hat Huchting eine eigene Radiostation und natürlich gebührt ganz dicker Brocken Dank Norbert Ellrich, der die ganze Sendung gefahren hat, der die ganzen Einspielungen gemacht hat und der bei den gesamten Insan Huchting, Insan Mensch Projekten auch für die Tonseite verantwortlich war. Und wir müssen uns bei all denen bedanken, die in Zukunft noch unsere Studiogäste sein werden, die hierher kommen und von sich selbst erzählen. Das wird bestimmt eine spannende Sache. Also, liebe Leute, wieder einschalten am 26. Juni um 11 Uhr. Vera Zimmermann hat im Studio die Senderegie mitgemacht, hat uns beiseite gestanden. Mein Name ist Claudius Jörke, ich arbeite im Kulturladen Huchting. Und hoffentlich hören wir uns wieder am 26. Juni um 11 Uhr. Bis dann. Tschüss.